Wie tief kann ich fallen, wenn alles erfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Als in Gottes Hand, nie länger als in seiner Nähe. Wie bau ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe? Wie frei kann ich werden, man hält sich für frei und hört doch nicht auf, sich zu binden. Wie klar kann ich sehen, wer hilft mir dabei, das Ziel meines Lebens zu finden? Nie freier als in Gottes Hand, nie klarer als in seiner Nähe. Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Wie weit kann ich denken, wie komm ich dahin, nicht nur für mich selber zu leben? Wie gut kann ich helfen, wenn andere sich mühen, den Berg ihrer Sorgen zu heben. Nie weiter als in Gottes Hand, nie besser als in seiner Nähe. Nie bau ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe.